Ihr krugzertrümmerndes Gesindel, ihr! Ihr sollt mir büßen. Ihr. Sei Sie nur ruhig, Frau Mart. Es wird sich alles hier entscheiden. Oh ja, entscheiden. Seht doch den Klugschwätzer. Den Krug mir, den zerbrochenen. Entscheiden. Wer wird mir den geschiedenen Krug entscheiden? Hier wird entschieden werden, dass geschieden der Krug mir bleiben soll. Für so ein Schiedsurteil gebe ich noch die geschiedenen Scherben nicht. Wenn sie sich recht erstreiten kann, sie hört, zersetze ich ihn. Er mir den Krug ersetzen. Wenn ich mir recht erstreiten kann, ersetzen. Setz er den Krug mal hin. Versuch es mal. Setz er mal hin auf das Gesims. Ersetzen. Den Krug, der kein Gebein zum Stehen hat, zum Liegen oder Sitzen hat. Ersetzen. Sie hört's, was geifert sie. Kann man mehr tun? Wenn einer ihr von uns den Krug zerbrochen, soll sie entschädigt werden. Ich entschädigt. Lass er sie, Vater Volker mir. Der Drache. Es ist der zerbrochene Krug, nicht der sie wurmt. Die Hochzeit ist es, die ein Loch bekommen. Und mit Gewalt hier denkt sie, sie zu flicken. Ich aber setze noch den Fuß eins drauf. Verflucht bin ich, wenn ich die Metze nehme. Der alte Flaps. Die Hochzeit, ich hier flicken. Die Hochzeit. Nicht des Flickdrahts. Unzerbrochen, nicht einen von des Kruges Scherben wert. Und stünd die Hochzeit blank gescheuert vor mir. Wie noch der Krug. Die Veranlassung des Dichters. Diesem Lustspiel liegt wahrscheinlich ein historisches Faktum, worüber ich jedoch keine nähere Auskunft habe auffinden können, zugrunde. Ich nahm die Veranlassung dazu aus einem Kupferstich, den ich vor mehreren Jahren in der Schweiz sah. Man bemerkt darauf zuerst einen Richter, der gravitätisch auf dem Richterstuhl saß. Vor ihm stand eine alte Frau, die einen zerbrochenen Krug hielt. Sie schien das Unrecht, das ihm widerfahren war, zu demonstrieren. Beklagter? Ein junger Bauernkerl, den der Richter als überwiesen andonnerte, verteidigte sich noch, aber schwach. Ein Mädchen, das wahrscheinlich in dieser Sache gezeugt hatte, denn wer weiß, bei welcher Gelegenheit das Deliktum geschehen war, spielte sich in der Mitte zwischen Mutter und Bräutigam an der Schürze. Wer ein falsches Zeugnis abgelegt hätte, könnte nicht zerknirschter dastehen. Und der Gerichtsschreiber sah, er hatte vielleicht kurz vorher das Mädchen angesehen, jetzt den Richter misstrauisch zur Seite an, wie Kreon bei einer ähnlichen Gelegenheit den Ödip. Darunter stand der zerbrochene Krug. Das Original war, wenn ich nicht irre, von einem niederländischen Meister. Nicht einen von des Kruges Scherben wert und stünd die Hochzeit blank gescheuert vor mir. Wie noch der Krug auf dem Gesimse gestern. So fasst ich sie beim Griff, jetzt mit den Händen und stück sie gellend ihm am Kopf entzwei. Nicht aber hier die Scherben möchte ich flicken. Sie flicken! Die Personen. Walter, Gerichtsrat. Ich mein's von Herzen gut. Schon wenn ich komme. Adam, Dorfrichter. Es geht bunt alles über Ecke mir. Licht, Schreiber. Die Kläger stehen vor der Türe schon. Und Frau Marthe Rull. Ich klag, ihr wisst's, hier wegen dieses Krugs. Seht ihr den Krug, ihr wertgeschätzten Herren? Ewe, ihre Tochter. Den irdenen Krug zerschlug der Ruprecht nicht. Veit Tümpel, ein Bauer. Ich war daheim, als sich der Krug zerschlug. Ruprecht, sein Sohn. Verflucht bin ich, wenn ich die Metze nehme. Und Frau Brigitte. Den Krugzertrümmerer judiziert ihr nicht. Der sitzt nicht schlechter euch als in der Hölle. Und nun ein Stückchen von der Vorgeschichte. Mir ahnet heut nichts Guts, Gevatter Licht. Warum? Es geht bunt alles über Ecke mir. Ist nicht auch heut Gerichtstag? Allerdings, die Kläger stehen vor der Türe schon. Mir träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schält und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals ins Eisen mir. Wie? Ihr euch selbst? So wahr ich ehrlich bin. Drauf wurden beide wir zu eins und flohen und mussten in den Fichten übernachten. Nun, und der Traum meint ihr? Der Teufel hol's, wenn's auch der Traum nicht ist. Ein Schabernack, sei's wie es wollt, ist wieder mich im Werk. Die läppsche Furcht. Gebt ihr nur vorschriftsmäßig, wenn der Gerichtsrat gegenwärtig ist, recht den Parteien auf dem Richterstuhle. Damit der Traum vom ausgehunzten Richter auf andere Art nicht in Erfüllung geht. Gott grüß euch, Richter Adam. Ei, willkommen! Willkommen, gnädiger Herr, in unserem Häusum.

Ich aber, ich versichere es euch, Herr Richter. Und kann ich gleich nicht, dass sie's schwor behaupten. Dass sie's gesagt hat gestern, das beschwöre ich. Und Josef und Marie rufe ich an. Nur weiter will ja auch die Jungfer. Herr Richter! Euer Gnaden, was sagt er? Nicht Herzensevchen? Heraus damit. Hast du's mir nicht gesagt? Hast du's mir gestern nicht, mir nicht gesagt? Wer leugnet euch, dass ich's gesagt? Da habt ihr's. Die Metze, die... Schreibt auf! Pfui, schämen Sie sich! Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam, weiß ich nicht, was ich denken soll. Wenn ihr selbst den Krug zerschlagen hättet, könntet ihr von euch ab den Verdacht nicht eifriger hinwälzen auf den jungen Mann als jetzt. Ist's an der Jungfer jetzt schon auszusagen? Mein Seel, wenn sie ihrer Reihe noch nicht ist, in solchen Dingen irrt der Mensch, euer Gnaden. Wen hätte ich fragen sollen jetzt? Beklagten? Auf Ehre, ich nehme gute Lehre an. Wie unbefangen. Ja, fragt den Beklagten, fragt, macht ein Ende, fragt, ich bitte euch sehr. Dies ist die letzte Sache, die ihr führt. Die letzte, was? Ei, freilich, dem Beklagten. Beklagter, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter, Ruprecht, Veitses Kusäten Sohn aus Heusum. Vernahm er dort, was vor Gericht soeben Frau Merte gegen ihn hat angebracht? Ja, Herr Dorfrichter, das hab ich. Getraut er sich, etwas dagegen aufzubringen? Was? Bekennt er? Oder unterfängt er sich hier wie ein gottvergessener Mensch zu leugnen? Was ich dagegen aufzubringen habe, Herr Richter? Ei, mit eurer Erlaubnis, dass sie kein wahres Wort gesprochen hat. So, und das denkt er zu beweisen? Oh ja. Die würdige Frau Marthe, die... Was geht Ihnen die Frau Marthe an, Herr Richter? Herr Schreiber, wisst ihr den Prozess zu führen? Ach was, ob ich? Ei, nun, wenn euer Gnaden... Was glotzt er da? Was hat er aufzubringen? Steht nicht der Esel wie ein Ochse da? Was hat er aufzubringen? Was ich aufzubringen? Er ja, er soll den Hergang jetzt erzählen. Mein Seel, wenn man zu Wort mich kommen ließe? Es ist in der Tat, Herr Richter, nicht zu dulden. Glock 10 Uhr mocht es etwa sein, zu Nacht. Und warm just diese Nacht des Januars wie Mai. Als ich zum Vater sage, Vater, ich will ein bisschen noch zur Eve gehen. Denn heuren wollte ich sie, das müsst ihr wissen. Ein rüstig Mädel ist's. Ich hab's beim Ernten gesehen, wo alles von der Faust ihr ging und ihr das Heu so flog, als wie gemaust. Da sagte ich, willst du? Und sie sagte, ach, was du da gakelst. Und nachher sagt sie ja. Bleib er bei seiner Sache. Gakeln, was? Ich sagte, willst du? Und sie sagte ja. Ja, meiner treue Richter. Weiter, weiter. Nun, da sagte ich, Vater, hört er, lass er mich. Wir schwatzen noch am Fenster was zusammen. Na, sagt er, lauf, bleib's doch draußen, sagt er. Ja, meiner Seel, sag ich, das ist geschworen. Na, sagt er, lauf, um Eilwe bist du hier. Na, so sag du und gakle und kein Ende. Na, hat er bald sich ausgesagt? Na, sag ich, das ist ein Wort und setz die Mütze auf und geh. Und übern Steig will ich und muss durchs Dorf zurückgehen, weil der Bach geschwollen. Ei, alle Wetter, denk ich, Ruprecht schlag. Nun ist die Gartentür bei Martens zu. Denn bis um 10 lässt's Mädel sie nur offen. Wenn ich um 10 nicht da bin, komm ich nicht. Die liederliche Wirtschaft, die... Drauf, weiter. Drauf, wie ich übern Lindengang mich nähere, bei Martens, wo die Reihen dicht gewölbt und dunkel wie der Dom zu Utrecht sind, höre ich die Gartentüre ferner knarren. Sieh da, das ist die Eve noch, sag ich, und schicke freudig euch, von wo die Uhren mir Kundschaft brachten, meine Augen nach. Die Eve ist's, am Latz erkenne ich sie. Und einer ist's noch oben, nein. So, einer noch. Und wer, Herr Klugschwätzer? Wer? Ja, mein Seel, da fragt ihr mich. Nur also, und nicht gefangen, denke ich, nicht gehangen. Fort weiter in der Rede, lasst ihn doch. Was unterbrecht ihr ihn, Herr Dorfrichter? Ich kann darauf das Abendmahl nicht nehmen. Stockfinster war's und alle Katzen grau. Doch müsst ihr wissen, dass der Lebrecht, den von der Milizmann kürzlich losgesprochen, dem Mädel längst mir auf die Pferde ging. Ich sagte vorigen Herbst schon, Eve höre, der Schuft schleicht mir ums Haus, das mag ich nicht. Sag ihm, dass du kein Braten bist für ihn. Mein Seel, sonst werf ich ihn vom Hof herunter. Die spricht, ich glaub, du schierst mich. Sagt ihm was? Das ist nicht hin, nicht her, nicht Fisch, nicht Fleisch. Drauf gehe ich hin und werf den Schlingel runter. So, Lebrecht heißt der Kerl? Ja, Lebrecht. Gut, das ist dein Name, es wird sich alles finden. Habt ihr es bemerkt im Protokoll, Herr Schreiber? Oh ja, und alles andere, Herr Richter. Sprich weiter, Ruprecht, jetzt, mein Sohn. Nun schießt, da ich Glock 11 dem Pärchen hier begegne. Glock 10 Uhr zog ich immer ab. Das Blatt mir, ich denke, jetzt ist es noch Zeit, Ruprecht. Noch wachsen dir die Hirschgeweihe nicht. Und drücke sacht mich durch die Gartenpforte und berg in einen Strauch von Taxus mich. Und hör euch ein Gewispre hier, ein Scherzen, ein Zerren hin, Herr Richter, Zerren her. Mein Seel, ich denk, ich soll vor Lust. Du Böswicht,

Als Zeugin, gnädiger Herr Gerichtsrat, steht im Gesetzbuch nicht Titulo, ist's Quarto oder Quinto. Wenn Krüge oder sonst was weiß ich von jungen Bengeln sind zerschlagen worden, so zeugen Töchter ihrer Mütter nicht. In eurem Kopf liegt Wissenschaft und Irrtum geknetet innig wie ein Teig zusammen. Mit jedem Schnitte gebt ihr mir von beidem. Die Jungfer zeugt noch nicht, sie deklariert jetzt. Ob und für wen sie zeugen will und kann, wird erst aus der Erklärung sich ergeben. Ja, deklarieren, gut. Titulo sexto. Doch was ich sagt, das glaubt man nicht. Tritt vor, mein junges Kind. Sprich, Evchen. Hörst du? Gib Gott, hörst du, Herzchen? Gib mein Seel ihm und der Welt. Gib ihm was von der Wahrheit. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl bist und dass du deinen Richter nicht mit Leugnen und Plappern, was zur Sache nicht gehört, betrüben musst. Ach was, du bist vernünftig. Ein Richter immer, weißt du, ist ein Richter. Und einer braucht ihn heute und einer morgen. Sagst du, dass es der Lebrecht war, nun gut. Sagst du, dass es der Ruprecht war, auch gut. Sprich so. Ich bin kein ehrlicher Kerl, es wird sich alles, wie du es wünschest, finden. Willst du mir hier von einem anderen trätschen und dritten etwa dummen Namen nennen? Sieh, Kind, nimm dich in Acht. Ich sag nichts weiter. Der auch wird zu verteidigen sich wissen und deinen Ruprecht holt das Fieber. Wenn ihr doch eure Reden lassen wolltet. Geschwätz! Gehauen nicht und nicht gestochen. Versteh'n's, euer Gnaden, nicht. Macht fort. Ihr habt zu längst hier auf dem Stuhl gesprochen. Auf Ehr, ich habe nicht studiert, euer Gnaden. Bin ich euch Herrn aus Utrecht nicht verständlich? Mit diesem Volk vielleicht verhält sich's anders. Die Jungfer weiß, ich wette, was ich will. Was soll das? Reißt heraus jetzt mit der Sprache. Oh, liebste Mutter. Du, ich rate dir. Mein Seel, es ist schwer, Frau Marthe, dreist zu sprechen, wenn das Gewissen an der Kehle sitzt. Schweige jetzt, Naseweiß, muckse nicht. Wer war's? Oh, Jesus. Maulaffe, der Niederträchtige. Oh, Jesus. Als ob sie eine Hure wäre, war's der Herr Jesus? Frau Marthe! Unvernunft! Was das für... Lasse die Jungfer doch gewähren. Das Kind einschrecken. Hure, Schafsgesicht, so wird's uns nicht. Sie wird sich schon besinnen. Oh ja, besinnen. Flaps doch, schweige jetzt. Der Lebrecht wird dir schon einfallen. Der Satan ruft den Büttel. Handfriede! Nun, ich schweig, Herr Richter. Lasst's nur sein. Sie wird es schon auf meinen Namen kommen. Hör du. Mach mir hier kein Spektakel, sag ich. Hör, 49 bin ich alt geworden in Ehren. 50 möchte ich gern erleben. Der 3. Februar ist mein Geburtstag. Heute ist der 1. Mach es kurz, wer war's? Gut, meinethalben gut, Frau Matterhund. Der Vater sprach, als er verschied, hör, Marthe, dem Mädel schaff mir einen wackern Mann. Und wird sie eine liederliche Metze, so gib dem Totengräber einen Groschen und lass mich wieder auf den Rücken legen. Mein Seel, ich glaub, ich kehr im Grab mich um. Nun, das ist auch nicht übel. Willst du Vater und Mutter jetzt, mein Evchen, nach dem 4. Gebot hoch ehren? Gut, so sprich in meine Kammer, ließ ich den Lebrecht oder einen 3. Hörst du? Der Bräutjam aber war es nicht. Sie jammert mich. Lass doch den Krug, ich bitte euch. Ich will nach Utrecht tragen. Solch ein Krug. Ich hätte nur in 2 geschlagen. Unedelmütge, du. Pfui, schäme dich, dass du nicht sagst, gut, ich zerschlug den Krug. Oh, pfui, Ruprecht, pfui. Schäme dich, dass du mir nicht in meiner Tat vertrauen kannst. Gab ich die Hand dir nicht und sagte ja, als du mich fragtest, Ewe, willst du mich? Meinst du, dass du den Lebrecht nicht wert bist? Und hättest du durchs Schlüsselloch mich mit dem Lebrecht aus dem Kruge trinken sehen? Du hättest denken sollen, Ew ist brav. Es wird sich alles ihr zum Ruhme lösen. Und ist's im Leben nicht, so ist es jenseits. Und wenn wir auferstehen, ist auch ein Tag. Mein Seel, das dauert mir zu lange, Evchen. Was ich mit Händen greife, glaub ich gern. Gesetzt, es wäre der Lebrecht gewesen. Warum des Todes will ich ewig sterben, hätte ich's die Einzigen nicht gleich vertraut. Jedoch warum vor Nachbarn, Knecht und Mägden? Gesetzt, ich hätte Grund, es zu verbergen. Warum, Ruprecht, sprich, warum nicht sollte ich auf dein Vertrauen hin sagen, dass du's warst? Warum nicht sollte ich's? Und warum sollte ich's nicht? Also zum Henker sag's. Es ist mir recht. Wenn du den Pranger dir ersparen kannst. Ach, du Abscheulicher, du Undankbarer, wehrt, dass ich mir den Pranger spare. Wehrt, dass ich mit einem Wort zu Ehren mich und dich in ewiges Verderben bringe. Nun und dies einzige Wort?

Den einzigen Skrupel nur, ihr würdigen Herren, macht, dünkt mich, dieser feierliche Schmuck. Was für ein feierlicher? Hier, die Perücke. Wer sah den Teufel je in solcher Tracht? Wir wissen hierzuland nur unvollkommen, was in der Hölle Mord ist, Frau Brigitte. Die Frau fand die Perücke im Spalier bei Frau Margrethe Rull. Sie hing gespießt dicht unterm Fenster, wo die Jungfer schläft. Hier auf dem Richterstuhl von Heusum sitze ich und lege die Perücke auf den Tisch. Den, der behauptet, dass sie mein gehört, fordere ich vors Oberlandgericht in Utrecht. Die Perücke passt euch doch, mein Seel, als wäre auf euren Scheiteln sie gewachsen. Noch einmal wollt ihr gleich, soll ich die Sache ändern? Ja, was befehlt ihr? Ewig sprich, ist er's. Was untersteht der Unverschämte sich? Schweig, du, sag ich! Verbeste dich, fass ich! Ei, du Blitzpferdefuß! Hey, da, der Büttel! Halt's Maul, sag ich! Wart, heute reich ich dich. Heute streust du keinen Sand mehr in die Augen. Auf, Ruprecht! Der Richter Adam hat den Krug zerbrochen. Ei, wart du. Er? Der dort? Er, ja. Auf, Ruprecht. Er war bei deiner Ewe gestern. Auf, fass ihn, schmeiß ihn jetzt so, wie du willst. Halt dort, wer hier Unordnung. Gleich geh, das Eisen ist verdient. Geh, Ruprecht, geh, schmeiß ihn von dem Tribunal herunter. Verzeiht, ihr Herr. Halt ihn. Geschwind. Blitzing Teufel. Hast du ihn? Ungezogener Mensch. Gottschlag und Wetter, das ist sein Mantel bloß. An ihm, wenn er sogleich nicht ruhig ist, die wird der Spruch vom Eisen heute noch wahr. Geschwind, Herr Schreiber. Fort, holt ihn zurück. Von seinem Amt zwar ist er suspendiert, und euch bestelle ich bis auf weitere Verfügung, hier im Ort es zu verwalten. Fort, tut mir den Gefallen. Holt ihn wieder. Hintergrund und noch einmal Vorgeschichte. Herr, wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Errettet Ruprecht von der Konskription. Denn diese Konskription, der Richter Adam hat mir es als ein Geheimnis anvertraut, geht nach Ostindien. Und von dort, ihr wisst, kehrt von drei Männern einer nur zurück. Das ist keine offenehrliche Konskription. Das ist Betrug, Herr Rat. Was? Nach Ostindien bist du bei Sinnen? Ihr wisst, dass ein Edikt jüngst ist erschienen, das von je 100 Söhnen jeden Orts 10 für dies Frühjahr zur Miliz aufruft. Mein Kind, dem kann sich Ruprecht gar nicht weigern. Ich denk auch nicht daran. Er denkt nicht dran. Wohl uns, dass wir was Heiliges, jeglicher wir freien Niederländer in der Brust des Streites wert, bewahren. So gebe jeder denn die Brust auch her, es zu verteidigen. Müsst er dem Feind im Treffen selbst begegnen. Ich spreche noch, zieh hin und Gott mit dir. Recht, brav. Die Landmiliz im Wahn, sie sei zum inneren Friedensdienste nur bestimmt, soll hingehalten werden bis zum März. Im März dann schifft sie sich nach Asien ein. Nun, was wird das werden? Was das wird werden? Ist das gewiss, frag ich, Herr Richter Adam. Wird er denn weiter als nach Utrecht gehen? Ob er dir weiter als nach Utrecht geht? Tja, die Vereinten Staaten, holt's der Henker, die ziehen in Gedanken weit herum. Die lassen trommeln, dass die Felle platzen. So er der Richter? Wort vor Wort. Ach was, ein Wort keck hingeworfen, macht den Richter in meinem Aug der Sünd noch gar nicht schuldig. Herr, jetzt so sagt er mir, was ihr wohl wisst, dass die Miliz sich einschifft nach Batavia. Den eingeborenen Königen dort von Bantam, von Java, Jakarta, was weiß ich, Raub zum Heil der Hage Krämer abzujagen. Was, nach Batavia? Ich nach Asien? Das ist was anderes. Das wusste ich nicht. Das Eiland, das Entsetzliche, wovon jedweden Schiffesmannschaft, das ihm naht, die eine Hälfte stets die andere begräbt. Davon weiß ich kein Wort. Gestrenger Herr, ich weiß, ihr seid verbunden, so zu reden. Auf meine Pflicht. Gut, gut, auf eure Pflicht. Und die ist, uns was wahr ist, zu verbergen. Gut, gut. Nun weiter. Gott im Himmel, ruf ich. Drauf er, du armes Ding. Was wohl gibst du, wenn ich den Ruprecht dir von der Miliz befreite? Und ich, wenn ihr den Ruprecht mir befreitet, wie fängt ihr das wohl an? Du Närrchen, sagt er. Verborgene Leibesschäden sieht man nicht. Und bringt der Ruprecht ein Attest darüber zur Kommission, so gibt die ihm den Abschied. Das ist ein Handel wie um eine Semmel. List gegen List jetzt? Schaff er das Attest für Ruprecht mir und alles gebe ich ihm zum Dank, was er nur redlich fordern kann. Das machtest du nicht gut. List gegen List? Wo ist der Schein, spreche ich. Hier, sagt er, Evchen, und zieht ihn vor. Der Schein ist fertig, geh und unterschrieben, datiert, besiegelt auch und in der Mitte ein Platz so groß, just wie ein Tümpel, offen. Den fülle ich jetzt mit Tinte aus, so ist's ein Schein, nach allen Regeln, wie du brauchst. Du hast ja in der Kammer Licht, spricht er, und Tint und Feder führe ich in der Tasche. Fort, 2 Minuten braucht, so ist's geschehen. Ei, solch ein blitzverfluchter Kerl. Und darauf gingst du mit ihm in die Kammer? Ich werde mit ihm in meine Kammer gehen, daraus wird nichts, das konnte er sich wohl denken. Gut, spricht er, wie du willst, ich bin's zufrieden. So bleibt die Sache bis auf ein andermal. Halunke. Kurz? Kurz, gnädiger Herr. Du gingst. Ich ging, ich führte ihn in die Kammer ein. Ei, Ewe, Ewe! Zürnt nicht. Nun jetzt, weiter. Da wir jetzt in der Stube sind, legt er Attest und Tint und Feder auf den Tisch und drückt den Stuhl herbei sich, wie zum Schreiben. Ich denke, setzen wird er sich. Doch er geht und schiebt den Riegel vor die Türe und räuspert sich und lüftet sich die Weste und nimmt sich die Perücke förmlich ab und hängt, weil der Perückenstock ihm fehlt, sie auf den Krug dort, den zum Scheuern ich bei mir aufs Wandgesimse hingestellt. Und da ich frag, was dies auch mir bedeute, lässt er am Tisch jetzt auf den Stuhl sich nieder und fasst mich so bei beiden Händen, seht, und sieht mich an. Und sieht dich an? Zwei abgemessene Minuten starr mich an. Und spricht nichts? Er niederträcht, ja, sag ich, und stoß ihm vor die Brust, dass er euch taumelt. Und Jesus Christus ruf ich, Ruprecht kommt, denn an der Tür ihn draußen hör ich donnern. Ei, sieh, da kam ich recht. Verflucht, spricht er, ich bin verraten. Und springt den Schein ergreifend und Tint und Feder zu dem Fenster hin. Du, sagt er jetzt, sei klug, ich rate es dir, den Schein holst du dir morgen bei mir ab. Sagst du ein Wort, so nehme ich ihn und reiß ihn und mit ihm deines Lebens Glück entzwei. Die Bestie. Und tappt sich auf die Hutsche und auf den Stuhl und steigt aufs Fensterbrett und wendet sich und beugt sich zum Gesimse, wo die Perücke hängt, die er noch vergaß. Und greift und reißt vom Kruge sie und reißt von dem Gesims den Krug herab. Der stürzt, er springt und Ruprecht kracht ins Zimmer. Zum Schluss jetzt lass dir sagen, liebes Kind, es ist eine Landmiliz. Sie bleibt im Land. So? Wirklich? Hölle Teufel, die Miliz wird nach Batavia nicht eingeschifft. Gut, gut, gut. Denn der Richter log, nicht wahr? So oft und also log er gestern mir. Wahr ist's. Es wäre das erste Mal wohl nicht. Das erste Mal wär's nicht. Wenn die Regierung ihn hinterginge, wär's das erste Mal. Komm, komm. Es sind die letzten Abschiedsstunden, die Regierung uns zum Weinen lässt. Die wird der Herr uns nicht verbittern wollen. Das junge Volk, das Blühende nach Batavia. Gestohlen ist dem Land die schöne Jugend, um Pfeffer und Muskaten einzuhandeln. So hör mich doch, mein liebenswertes Kind. Die Truppen, die man anwarb, sind bestimmt zum Dienst im Landesinnern. Den Ruprecht, wärst du, wie du mir sagst, nimm diesen Beutel. Ich soll? Den Beutel hier mit 20 Gulden. Mit so viel Geld kaufst du den Ruprecht los. Wie, damit? Ja, befreist du ganz vom Dienst ihn. Vollwichtig neu geprägte Gulden sind's. Doch so. Schifft die Miliz nach Asien ein, so ist der Beutel ein Geschenk. Ist dein. Bleibt sie im Land, wie ich's vorher dir sagte, so trägst du deines bösen Misstrauens Strafe und zahlst, wie billig, Beutel samt den Zinsen. Von 104, terminlich mir zurück. Wie, gnädiger Herr, wenn die... Die Sache ist klar. Wenn die Miliz nach Asien sich einschifft, so ist der Beutel ein Geschenk, ist mein. Da nehmt ihn, gnädiger Herr. Ich bitte euch, nehmt ihn. O Himmel, wie belog der Böswicht mich. Oh, der verwünschte Richter. Ei, der Schurke. Verdammter Hitzkopf, ich... Mein liebes Evchen, lass den Pferdehuf, mein süßes Kind. Sie hätt ein Pferd bei dir den Krug zertrümmert. Ich wär so eifersüchtig just als jetzt. Das sag ich auch. Küsst und versöhnt und liebt euch. Und Pfingsten, wenn ihr wollt, mag Hochzeit sein. Nachspiel ohne Ende. Sag doch, gestrenger Herr, wo finde ich auch den Sitz in Utrecht der Regierung? Weshalb, Frau Marthe? Weshalb? Ich weiß nicht. Soll hier dem Kruge nicht sein Recht geschehen? Verzeiht mir allerdings. Am großen Markt und Dienstag ist und Freitag Session. Gut. Auf die Woche stell ich dort mich ein.